Im Liebesrausch. Fensterln, Schnackseln und Pempern. Fensterln, Schnackseln und Pempern. Fensterln, die im österreichischen Alpenraum gebräuchliche Art, ein Mädchen nächtens mit einer Leiter aufzusuchen, um zu tändeln, zu buhlen und um letztendlich Einlass in ihr Schlafzimmer zu finden, stellt eine typisch alpine Ausprägung der erotischen Volkskultur dar. Ja, sieh, was machst denn du da bei uns? Du Zeunze, ich bin so gamsig. Lass uns da ein bisschen a Gaudi haben, hä? Das Fräulein fragt den Herrn Sigi, was er denn hier oben mache. Und Herr Sigi meint, dass er sexuell stark erregt, also gamsig sei, und mit Fräulein Zensi Spaß, also a Gaudi haben möchte. Sigi, du Schutzalle, bist du wieder zu meinen Tutalern zu weh? Aber ich bin da der Herzibänke. Lass mich da ein bisschen Holz von deiner Hüten holen, hä? Das Fräulein Zensi unterstellt dem Herrn Sigi, ein leichtfertiger Geselle zu sein, der sich nur an ihre Brüste, ihre Tutalen, ranmachen möchte. Herr Sigi besteht jedoch darauf, ihr Liebling zu sein, ihr Herzibinki, und fordert sie auf, ihn an ihre Brüste ranzulassen, also Holz von der Hütte holen zu dürfen. Sigi, du nicht so eine Broten, du. Fräulein Zensi fordert Herrn Sigi auf, sich nicht so einzuschmeicheln. Oder hast du am Ende gar einen anderen aufzwickt, hä? Herr Sigi stellt die Frage, ob seine Verlobte sich vielleicht einen anderen Mann aufzwickt hat, also eine Person des anderen Geschlechts für sich gewonnen habe. Aber Gesigi, was glaubst denn du? Hast du vielleicht mein Jogel vom Vis-a-Vis-a-Bandschau? Herr Sigi stellt nun die Frage, ob das Fräulein Zensi etwa ein Verhältnis, ein Panscherl mit dem Bauer Jogel von gegenüber habe. Du nicht dein Schaß daherreden, Sigi. Fräulein Zensi meint nein. Du, ich sag dir's, wenn du mit dem Zumpfel beimpert hast, dann kann er jetzt schon seine Bate aufgeben, ja? Herr Sigi meint, sollte Fräulein Zensi mit dem Bauer von gegenüber, den er als Zumpferl, also als kleinen Penis tituliert, sexuell verkehrt haben, könne der Bauer schon seine Parte, also seine Todesanzeige, aufgeben. Weil dann gehe mit dem auf die Blutwiesen. Bei der Aufforderung »Gehen wir auf die Blutwiese« wird einem die handgreifliche Variante der Konfliktaustragung angedroht. Geh halt nicht so blöd daher und komm einer da, du Dolkata, Dolk, du. Fräulein Zensi meint mit Dalkata Dalk. Herr Sigi sei ein unbeholfener Blödian. Mit diesen und ähnlichen Klischees über unser alpines Völkchen hat ein österreichischer Filmkünstler in den 70er Jahren ein eigenes Genre geschaffen. Das erotisch-elpische Lederhosendrama. Die Wirklichkeit sieht etwas anders aus. Nach einigen Monaten ist die Resche Zensi ein gefülltes Gurkerl. Also schwanger. Wahrscheinlich vom Herrn Sigi. Sie wird von diesem geehelicht, die beiden schließen einen Bausparvertrag ab, um einige Jahre später mit einem Fertigteilhaus und einer dazugehörenden Garage zur Verschönerung der österreichischen Alpenlandschaft beizutragen.